Kundgabe 2902. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.09.1943. Gnade des Erlösungswerkes. Verstärkter Wille. Durch die Gnade des göttlichen Erlösungswerkes ist der Wille des Menschen ausschlaggebend, ob ihm die Kraft zur Ausübung dessen zugeht. Wer Jesus Christus anerkennt als Erlöser der Welt, wer seinen Kreuzestod als für die gesamte Menschheit erlitten ansieht, wer daran glaubt, dass der Mensch Jesus, der durch sein Liebeswirken über eine Fülle von Macht und Kraft verfügte, in freiem Willen Gott das Sühneopfer brachte, um die Menschen von ihrer Sündenschuld zu erlösen. Wer durch diesen Glauben sich selbst in den Kreis derer stellt, für die Christus am Kreuz gestorben ist, der braucht nur zu wollen, dass er zu Gott komme, dass er das Ziel erreiche, um dessen Willen er auf der Erde ist. Dann wird ihm auch um Jesu Christi Willen die Kraft zugehen und sein Weg wird der rechte sein vor Gott. Der Glaube an das Erlösungswerk baut dem Widersacher eine Schranke auf, die er nicht einreißen kann. Und nimmermehr kann sich ein Mensch verirren und einen falschen Weg gehen. Nimmermehr kann er den Kräften der Finsternis verfallen, so dieser Glaube in ihm lebendig ist. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Es hat Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuze die Macht des Gegners gebrochen. Er hat den Menschen einen verstärkten Willen erkauft, so dass alle, die an ihn glauben und den Willen haben, das Rechte zu tun vor Gott, die Gnade des Erlösungswerkes, den verstärkten Willen nach oben an sich verspüren können, der ihnen nun auch die Kraft einträgt für einen rechten Lebenswandel auf Erden. Nur der Wille des Menschen soll sich frei entscheiden für oder gegen Gott. Wo aber Christus abgelehnt wird als Erlöser der Welt und Gottes Sohn, dort wird auch der Wille wankelmütig sein. Denn der Widersacher besitzt noch seine volle Macht ihm gegenüber und lässt den Willen des Menschen nicht zur Ausführung kommen. Der Mensch selbst aber ist zu schwach, um Widerstand zu leisten, denn er ist noch in den Banden der Macht, die gegen Gott arbeitet. Der Mensch in seiner Schwäche wäre seiner Macht restlos verfallen, so Jesus Christus ihn nicht frei gemacht hätte durch sein Erlösungswerk. Aber er muss dieses auch anerkennen und sich dadurch die Berechtigung erwerben, dass Christus auch für ihn gestorben ist. Und also muss er die Gnaden des Erlösungswerkes in Anspruch nehmen. Dann wird er Sieger sein über jene Macht, die ihn von Gott entfernen will. Der Wille zu Gott und der Glaube an Jesus Christus als Erlöser der Welt ist allein ausschlaggebend. Und nimmermehr braucht ein Mensch dann zu fürchten, den rechten Weg zu verfehlen. Gott selbst führet ihn an der Hand, der sich in Jesus Christus auf Erden verkörpert hat, um die Menschen zu erlösen, die eines guten Willens sind. Amen.